Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung, eine Veranstaltung des Arbeitskreises Nahost-Berlin und der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Wir freuen uns sehr, dass Sie und ihr alle so zahlreich erschienen sind. Herzlich willkommen auch Dr. Tamar Hamardal, über deren Buch wir heute Abend einiges erfahren werden. Sie wird daraus vorlesen und im Anschluss daran wird Martin Vohberg Sie in einer Art Interview sozusagen für uns allen die wichtige Aspekte aus diesem Buch herauskitzeln, auf das wir richtig Lust haben, es auch zu kaufen. Wir haben einige Exemplare da vorne, die wir gerne verkaufen möchten. Ich bin Doris Randam und ich bin vom Arbeitskreis Nahost und Berlin und moderiere den heutigen Abend. Die Moderation des heutigen Abends ist ein bisschen schwierig, weil wir wahrscheinlich alle unter dem Eindruck der israelischen Angriffe gegen den Gazastreifen stehen. Und als wir diese Veranstaltung hier geplant haben, da waren wir uns gar nicht im Klaren darüber, wie aktuell es eigentlich ist, dass wir heute etwas erfahren über die Ideologie, die den Staat Israel ausmacht, über den Zionismus, der vielleicht, wo wir vielleicht lernen können heute Abend oder erfahren können, wie die Ideologie des Staates Israel und das, was in Gaza passiert, wie das miteinander zusammenhängt. Und insofern sind wir wirklich sehr froh, dass wir heute die Gelegenheit haben, darüber was zu erfahren, über die Ideologie des Staates Israel, über die Politik, die sich daraus ergibt. Und ja, dann muss ich noch so ein paar technische Sachen sagen. Es ist jetzt so ein bisschen abrupt, nach der Einführung noch was Technisches zu sagen, aber es ist immer sehr wichtig, das zu sagen. Die Veranstaltung des heutigen Abends wird gefördert von dem Schöning Verlag, der dieses Buch auch herausgibt. Der Rest der Veranstaltung wird vom Arbeitskreis Nahost und von der jüdischen Stimme bestritten. Und insofern freuen wir uns unglaublich, wenn wir nahe die Spendenbüchse rumgehen lassen, wenn Sie uns auch eine kleine Spende zukommen lassen könnten. Und jetzt würde ich einfach übergeben an Martin Vohberg und ja, vielen Dank, liebe Doris Randam. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass das nochmal so in den letzten 10 Minuten so angezogen hat. Der Saal nicht ganz voll geworden ist, aber doch sehr viele hier zu uns gekommen sind. Ich freue mich auch sehr, dass unser Gast hier ist, Frau Dr. Tamar Hamardal. Und ja, ich denke, das wird ein interessanter Abend. Wie gesagt, Frau Dr. Hamardal wird gleich aus ihrem Buch vorlesen und einiges erläutern und dann werden wir uns ein bisschen unterhalten darüber und dann seid ihr dran mit Fragen und Kommentaren. Ich habe das Buch natürlich auch gelesen, wie wahrscheinlich schon viele, und ich muss sagen, es lohnt sich wirklich. Es ist halt wissenschaftlich top, würde ich sagen, und es ist zugleich sehr anschaulich. Es verbindet verschiedene Elemente, wie ich das noch selten so erlebt habe. Es ist zum Teil sogar, es ist vielleicht ein bisschen unpassend, das im Moment zu sagen, wie ein Krimi anschaulich über politische Ereignisse, und es gelingt der Autorin aber dennoch, Strukturen kenntlich zu machen, und zugleich ist es eben, da werden wir noch drauf auch zu sprechen kommen, kritisch, distanziert, aber sehr differenziert und sachlich. Das fand ich ganz spannend. Ich zeige es nochmal. Es lohnt sich, viele Blicke hineinzuwerfen. Ich will zunächst mal jetzt eingangs unseren Gast vorstellen. Frau Dr. Tamar Hamardal ist eine israelisch-deutsche Zeithistorikerin. Sie ist gebürtige Israelin marokkanischer Herkunft. Sie lebt und arbeitet in Deutschland seit 1996 und hat in Tel Aviv, Hamburg und München Geschichte und Philosophie studiert. Sie hat im Jahr 2010 ihre Dissertation veröffentlicht. Und zwar ist es eine intellektuelle Biografie über den amtierenden israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres. Ich zeige sie auch nochmal, diese Dissertation. Sie ist eben sehr viel besprochen worden mit positiver Resonanz. Das können Sie auch nachlesen auf der Internetseite des Schöning Verlags. Es geht dabei vor allem auch um das Widersprüchliche im Wirken und in der politischen Persönlichkeit von Shimon Peres. Zuvor hat Frau Amerdahl sich einer anderen, in ihrer Magisterarbeit 2003, sich einer anderen Persönlichkeit aus der politischen Geschichte Israels gewidmet, die nicht ganz so bekannt ist, aber ich meine, sie sollte auch bekannt sein, sehr interessant, und zwar Moshe Sharet, dem ersten Außenminister des Staates Israel und einem bedeutsamen Diplomaten. Und es geht dabei eben um die innerisraelische Debatte über die sogenannte arabische Frage auf der politischen Ebene, und das spielt sich eben alles ab in den 1950er Jahren. Unsere Autorin war von 2009 bis 2012 an der Berliner Humboldt-Universität und an der Freien Universität beschäftigt, beziehungsweise hat dort Seminare über Israels Geschichte und Politik angeboten. Heute arbeitet sie als Junior Fellow am Wissenschaftskolleg Greifswald und beschäftigt sich dort im Rahmen eines neuen Forschungsprojektes mit dem Thema Holocaust-Verständnis im zionistischen Israel. Ganz kurz will ich auch mich vorstellen. Mein Name ist Martin Vorbeck, ich bin freier Journalist, beschäftige mich seit etwa 30 Jahren mit Unterbrechungen mit Israel-Palästina und dem Nahen Osten, also das berühmte Jahr 1982, das auch in dem Buch eine gewisse Rolle spielt. Und ich bin als Aktivist tätig, unter anderem in der Internationalen Liga für Menschenrechte. So weit von uns. Und jetzt freue ich mich auf den Beitrag von Frau Amerdahl. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Einladung nach Berlin, zurück nach Berlin. Ich glaube, einige Studenten von mir sind hier anwesend und ich bin froh darüber, dass ich sie erreicht habe. Vielen Dank auch für die Einleitung und für die nette Wörter. Ich werde versuchen, so kurz wie möglich mich zu halten angesichts der Situation da draußen im Nahen Osten, damit wir auch die Gelegenheit haben, nicht nur über das Buch, sondern auch über Ihre Fragen und Ihre Anregungen zu der Lage. Ich werde aber trotzdem, wie geplant, die Lesung so halten, wie wir das geplant haben, denn das Buch ist relevant sowohl für Kriegszeiten wie diese, als auch für die sogenannten Ruhezeiten, also friedliche Zeiten, die eigentlich nicht friedlich sind. Das versuche ich heute Abend zu erklären, weshalb das der Fall ist. Kann ich hören, wenn du so reinsprichst? Okay, ich versuche es. Ja, jetzt können Sie mich hören. Okay. Aber wie gesagt, ich bleibe bei dem Plan, doch direkt zum Buch was zu sagen, und dann können wir sehen, ob wir das vereinbaren können mit dem, was da draußen passiert. Ich beginne tatsächlich mit meinen Hauptthesen hier in diesem Buch und möchte und hoffe eigentlich, dass am Ende dieses Abends wir einiges, also dass Sie davon einigermaßen überzeugt sind. Im Übrigen, Sie müssen nicht meine Meinung sein, egal was ich sage. Sie dürfen das so beurteilen, wie Sie für richtig halten. Das ist alles, was ich hier sage, sind meine Ansichten über die Lage. Ich beginne, wie gesagt, mit der These und zitiere tatsächlich den letzten Satz des Buches. Wer auch immer das Buch dabei hat, darf mitlesen. Israel hält an seinen Gründungsmythen, an seiner konfliktträchtigen Ordnung fest, denn die tief sitzende Unsicherheit über die eigene Zukunft geht Hand in Hand mit der Angst vor der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Aus seiner Erfahrungsgeschichte entwickelte das politische Israel die Strategie des Abwartens, des Sich-Verschanzens und des Kämpfens, an welcher Front auch immer es sein muss. Der Nahostkonflikt bleibt indes der Preis für die jüdische Nationalstaatlichkeit. Das ist die These, der Nahostkonflikt bleibt für Israel, beziehungsweise für das zionistische Israel, der Preis für die jüdische Nationalstaatlichkeit. Also mit dieser harten These müssen wir heute uns auseinandersetzen. In Anlehnung an den deutschen Philosophen Hans-Georg Gadamer, der den historischen Gegenstand nicht als ein Gegenstand oder an sich oder als Ereignis an sich verstand, sondern vielmehr als Verhältnis zwischen den Gegenständen, zwischen den Ereignissen, versuche ich in diesem Buch das Verhältnis zwischen dem Zionismus, damit gemeint ist seiner konkreten Verwirklichung in Eretz Israel, im Land Israel, beziehungsweise in Palästina, und der Entwicklung des Nahostkonflikts zu erschließen. Die Fragen, die ich hier stelle und versuche zu beantworten, sind folgende. Worum geht es beim Zionismus? Warum spreche ich vom zionistischen Israel und nicht einfach vom Staat Israel, wie man von Deutschland spricht und nicht vom Staat Deutschland? Damit will ich einen weiteren Begriff erwähnen. Das zionistische Projekt heißt das. Was bedeutet die Verwirklichung dieser letztlich in Europa entstandene nationalstaatliche Idee, und zwar im Orient? Was bedeutet dieser geschichtliche Vorgang im Laufe des 20. Jahrhunderts für die Konflikte, für den Palästina-Konflikt einerseits, für den Nahost-Konflikt andererseits? Das sind zwei verschiedene Begriffe, die irgendeinen Bezug zueinander haben, und das werden wir versuchen zu klären. Und welches Verhältnis steht letztendlich zwischen den zwei historischen Momenten, zwischen dem Zionismus bzw. zum zionistischen Israel und der Geschichte des Nahen Ostkonfliktes, was wir im Alltag erleben? Weitere Fragen sind, wie versteht das zionistische Israel seine Existenz in der Region? Es ist ganz wichtig, um zu verstehen, weshalb Israel immer wieder in den Krieg zieht. Wie verhält es sich zu der arabischen Welt, zu den Arabern, zu den Palästinensern? Das sind natürlich große Fragen, aber sie sind ganz wichtig und ich versuche hier, die zu beantworten. Und die zentrale Frage, die Sie sich sicherlich stellen, was will eigentlich Israel, beziehungsweise was will es nicht oder auf gar keinen Fall? Weshalb zieht es in den Krieg, um das eigentlich zu erreichen? Ja, denn die Kriege, die immer wieder da sind, haben irgendeine Erklärung. Man muss auf die Grundlage gehen, um das zu verstehen. Und die Perspektive, das ist ganz wichtig, die Perspektive, die ich in diesem Buch nehme, ist das des zionistischen Israels. Auch wenn ich das aus kritischem Standpunkt heraus geschrieben habe, gilt es dabei, vor Augen zu führen, es handelt sich um einen Erklärungsansatz. Also ich biete keine Lösungen in diesem Buch. Das tut mir leid, auch in dieser Lesung werde ich keine Lösungen bieten, obwohl man eigentlich herausfinden kann, was man noch machen könnte, wenn man das Problem verstanden hat. Obwohl ich gegen Lösungen nichts habe, werde ich versuchen, hier die Problematik zu klären, wie der Konflikt oder wie das Zionistische im Zusammenhang mit dem Konflikt entstanden ist. Also es geht mir hier um die historische Frage, nicht um die Zukunft. Was wird aus dem jetzigen Krieg zum Beispiel? Als Autorin nehme ich hier eine kritische Haltung ein, allerdings keine anti-zionistische bzw. keine anti-israelische. Überhaupt bin ich der Meinung, dass eine Anti-Haltung, nur nebenbei gesagt, nutzt demjenigen nichts, der die bestehenden Verhältnisse verstehen will. Eine Anti-Haltung hilft nicht, den Sachverhalt zu verstehen. Ja? Und dazu kommt, dass eine Anti-Haltung heißt, kann nicht dazu beitragen, dass die Realität, die historische Realität aufhebbar. Also wir können mit einer Anti-Haltung die Problematik nicht wegtun. Also wir müssen uns ran an die Problematik, um sie zu verstehen. Deswegen geht es hier um Verstehen und nicht um Probleme lösen. Gut, aber Verstehen wiederum heißt nicht, dass wir hier das Verhalten Israel in irgendeiner Weise rechtfertigen oder gutheißen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es angesichts der Situation und überhaupt angesichts der langjährigen Gewaltpolitik Israels, das nicht machbar ist. Also wenigstens in diesem Rahmen. Also die These, die wir heute zu verstehen versuchen, lautet: Der Nahostkonflikt bleibe für das zionistische Israel unweigerlich der Preis für die jüdische Nationalstaatlichkeit. Damit eng verbunden ist mein Hauptargument in diesem Buch: Israel beharre weiterhin auf zwei der Gründungsmythen, damit auch auf eine im Kern konfliktträchtige politische Ordnung. Das muss man verstehen, um zu begreifen, weshalb es immer wieder zum Kriegen kommt. Ich rede von zwei Mythen in diesem Buch und meine, dass sie den Kern des Konflikts, Palästina-Konflikts einerseits, Nahost-Konflikts andererseits, ausmachen, aus israelischer Perspektive wohlgemerkt. Und möchte das, was ich jetzt vorlesen werde, das näher erklären. Mit dem Mythos, also das sind zwei Mythos, zum einen ist es der Mythos von Eretz Israel als das Land des jüdischen Volkes, zum anderen ist der Mythos von Sicherheit, beziehungsweise der Sicherheitsmythos, und mit dem Mythos von Sicherheit ist auch die Friedensideologie verbunden. Das sind die zwei zentrale Chiffre der politischen Kultur, zentrale Mythen der israelischen Ordnung, die ich hier hoffentlich heute Abend versuchen zu erklären, so dass man das versteht, was da unten los ist. Und hier darf ich quasi das Fazit für Sie vorlesen. Und es geht um die israelische Ordnung, Friedensideologie, politische Kultur, der Mythos von Eretz Israel als das Land des jüdischen Volkes und von der Sicherheitsmythos. Der politische Ordnung des zionistischen Israels liegen im Endeffekt zwei Gründungsmythen zugrunde. Der Mythos von Eretz Israel als Land des jüdischen Volkes und der Sicherheitsmythos. Diese beiden bilden den Kern für die Palästina-Frage, damit die Kernfrage des historisch gewachsenen Nahostkonflikts. Beide Mythen stehen im Wege einer politischen Regelung des Konflikts mit den Arabern von Eretz Israel. Das ist der israelische Begriff für die Palästinenser. Denn Israels Beharren auf dem Mythos, Eretz Israel sei das Land des jüdischen Volkes, bedeutet gleichzeitig, dass es das Selbstbestimmungsrecht der oft eben diesem Territorium lebenden Palästinenser nicht anerkennen kann. Deshalb kann es auch keinen palästinensischen Staat in Teilen des Landes entstehen lassen. Die Alternative der Einbürgerung aller Palästinenser würde ebenfalls Israel dazu zwingen, die eigene Staatsräson eines jüdisch mehrheitlichen Staats für das jüdische Volk in Eretz Israel zu revidieren. Da das zionistische Israel weder das Land teilen kann bzw. will, noch im binationalen Staat eine wirkliche Option sieht, bleibt der Status quo der Araber von Eretz Israel als Outgroup, letztlich als verdrängter Feind des zionistischen Israels, bestehen. Doch in Israels politischer Kultur stellen nicht alleine die Palästinenser, sondern mit ihnen auch die arabischen Nachbarstaaten den Feind dar. Diese haben bereits 1948 in den Konflikt um Palästina interveniert und sind seitdem in mehreren Konflikten mit dem jüdischen Staat verwickelt. Der Konflikt um Eretz Israel ist aus israelischer Sicht auf Ängste mit dem Konflikt in der Region Nahost gekoppelt. Mit dieser höchst heiklen nationalstaatlichen Frage hängt die historisch gewachsene Zivilmilitarisierung der Gesellschaft zusammen. Letztlich die Etablierung des zweiten Mythos. Der Sicherheitsmythos basiert auf einer aus der jüdischen Leidengeschichte erwachsenen Auffassung der Unauflösbarkeit der feindseligen Verhältnisse zwischen den Juden und den Goyim. Damit einhergeht die Vorstellung von der Notwendigkeit einer unschlagbaren militärischen Macht, deren Einsatz immer wieder innenpolitisch legitimiert wird, weil er zum Schutz der Juden gegen ihre allgegenwärtigen Feinde gerichtet sei. So ist der Mythos. Vor der jüdischen Stadt übernehmen die Araber spätestens seit 1948 die Funktion eines großen Gegners, weshalb bereits in den 1950er Jahren die militärische Stärke als nationalstaatliche Existenzgarant angesehen werden konnte. Sicherheit wurde somit zur zentralen Säule der israelischen Ordnung, zu einem gesellschaftlichen Security Code. Eine politische Sicherheitskultur prägt das Land, sodass die Sicherheitskräfte sich zu einer der mächtigsten Staatseliten entwickeln konnten. Im Zuge der Zivilmilitarisierung der israelischen Gesellschaft verfestigte sich zunehmend die Auffassung, dass weniger Verhandlungen bzw. Kompromisse, sondern vielmehr günstigen Machtverhältnisse letztlich einen Frieden möglich machen würde. Denn günstige Machtverhältnisse sind in den Augen vieler Israelis die Voraussetzung für die nationalstaatliche Existenz. Das Land eroberte die israelische Armee in zwei Kriegen, 1948 und 1967, und diese, die Armee, garantiere wiederum den Schutz des jüdischen Staates. Ich bin noch immer im Bereich des Mythos, des Narrativs. Folgerichtig sei der Frieden nur dann möglich, wenn die nationalstaatliche Existenz garantiert sei. Dies bedeutet wiederum die militärische Kontrolle über Eretz Israel, über das gesamte Land und dessen Araber aufrechtzuerhalten. Die Militärregierung vor und der Besatzungspolitik nach 1967 sind Beispiele hierfür. Da die Fixierung auf Sicherheit und Kontrolle jeglicher Versöhnung im Wege steht, etabliert sich im Laufe der Jahre neben dem Sicherheitsmythos auch eine Friedensideologie. Die Friedensideologie bezieht sich auf das Spannungsverhältnis zwischen dem friedenswilligen Israel und dessen widerspenstiger arabischer Umgebung. Israel wünsche sich uneingeschränkt die Versöhnung, die Araber seien dem Frieden mit dem jüdischen Staat nicht gewachsen. Aus diesem Verständnis erscheinen nicht nur Verhandlungen sinnlos, weil es quasi kein palästinensischer, also kein Partner, Gesprächspartner für den Frieden gibt, es versteckt auch das Selbstverständnis, Israel sei ein friedlicher und gerechter Staat, eine äußerst wichtige innenpolitische Kraftquelle für eine auf Gewalt basierende politische Ordnung. Also diesen Zusammenhang muss man verstehen, weshalb das so lange anhält. Denn die Friedensideologie dient auch als Schleier zur Durchsetzung eigener Interessen, die als nationalstaatliche und daher unverzichtbare Interessen verstanden werden. Dass der als historisch gerecht begriffene Zionismus letztlich mit dem Schwert vollbracht worden ist, gilt es zu verdrängen. Und das können die Israelis sehr gut. Denn gerade das Spannungsverhältnis der Friedensideologie, die einerseits auf dem einträchtigen Selbstverständnis des jüdischen Volkes beruht, sich andererseits auch auf ein starkes Feindverständnis beruft, ermöglichte innenpolitisch den Bestand der konfliktträchtigen Ordnung über so viele Jahre hinweg. In dieser Ordnung bilden die Friedensideologie und der Sicherheitsmythos wichtige Chiffren des israelisch-zionistischen Diskurses. Beide sind gleichermaßen Ursache und Ausdruck der Unfähigkeit, sich mit dem Konflikt samt dessen politischer und historischer Entstehungsgeschichte wirklich auseinanderzusetzen. In der Tat führen der Sicherheitsmythos und die Friedensideologie jeweils zu einem entpolitisierten Konfliktverständnis. Der Konflikt wird jenseits von dessen konkreter politischer bzw. historischer Entstehung begriffen und an einer gegen Juden als solche gerichteten Feindseligkeit festgemacht. Aus der Auffassung heraus, der konkrete Streit um Eretz Israel ginge nicht wirklich um Ressourcen, sondern sei vielmehr in einem breiteren Kontext der Verfolgungsgeschichte gegen Juden zu verstehen, etablierte sich im Laufe der Jahre eine politische Kultur, in der weniger die Politik, sondern vielmehr das Militär im Endeffekt als zuständig für den Konflikt gilt. Die Entpolitisierung des Konflikts ist die Konsequenz der beiden Gründungsmythen. Die Sakralisierung des Landes einerseits hielt über die Jahre hinweg das Heilige Land fern vom Verhandlungstisch, was die Judaisierung des Landes ermöglicht hat. Das ganze Projekt kann man darunter Judaisierung des Landes verstehen. Andererseits diente der Sicherheitsmittels der Ideologisierung der Sicherheit. Damit führte er zu ihrer Entpolitisierung. Die Sicherheit hat somit ihre Sonderstellung als oberste Gebot aufrechterhalten können, obwohl sich die konkrete Sicherheitspolitik Israels immer wieder als kontraproduktiv erwiesen und letztlich auch den Nahostkonflikt in die jetzige Sackgasse geführt hat. Die Entpolitisierung des Konflikts führt unweigerlich zur Entpolitisierung des Friedens. Ein letztlich auf unerklärbare Feindlichkeit basiertes Konfliktverständnis lässt wohl kaum echte Versöhnung zu. Ein der verinnerlichten Logik der Friedensideologie geschuldetes Friedensverständnis bleibt konfliktträchtig, weil demnach der Konfliktkern nicht im Politischen liegt, nicht die eigene Politik bzw. die dieser zugrunde liegende Ordnung wird zur Disposition gestellt, sondern ein jenseits der eigenen Politik liegendes Motiv. Dieses Verständnis wächst schließlich auch im zionistischen Friedenslager, sogenannte Friedenslager. Frieden wird zum Drang, sich des palästinensischen Feindes zu entledigen. Er wird zum Mittel, die Trennung von den anderen herbeizuführen, um endlich die ersehnte zionistische Utopie verwirklichen zu können. Doch weil die israelische Ordnung samt diese zwei Gründungsmythen auch im Friedensprozess der 90er Jahre im Kern enthalten blieb, musste der Frieden imaginiert werden. Die Verdrängung der eigenen Geschichte ist ein Resultat der zahlreichen, auch für das linkszionistische Israel politisch unlösbare Kernfragen. Das umstrittene Staatsgebiet Israels und der Status der Palästinenser in dieser zionistischen Utopie bleiben die Achillesferse des zionistischen Israels, weil sie auch wiederum den Kern für die zahlreichen Verstrickungen des regionalen Nahostkonflikts darstellen. Das kann man in der Geschichte zeigen und das mache ich auch in diesem Buch. Denn in jedem Kompromiss, in jedem Zurückgehen hinter das Erreichte befürchtete das politische Israel den Keim für das Scheitern des gesamten Projekts. Denn dieses Projekt ist schließlich von Anfang an in irgendeiner Weise auf Kosten der Araber vorangetrieben worden, wie hartnäckig auch immer dies verdrängt und verleugnet wird. Jedes nennenswerte Zugeständnis konnte das nächste nach sich ziehen, jegliches mit Schwäche assoziierten Nachgeben konnte der Anfang von Ende sein. Das ist leider der Glaube in Israel. Existenzangst und Isolationsgefühle sind die Folge. Seit dem Ausbruch der zweiten Intifada im Oktober 2000 und der darauf folgenden Eskalation des Nahostkonflikts befindet sich der jüdische Staat in einer äußerst heiklen historischen Phase. Nach über 60 Jahren erfolgreicher Politik im Sinne des zionistischen Staatsraison müssen sich die Israelis damit auseinandersetzen, dass die Geschichte nicht mehr auf ihrer Seite steht. Trotz regional-militärischer Hegemonie, von der Israel seine Existenz abhängig macht, und noch immer beträchtliche Unterstützung des Westens, wird im letzten Jahrzehnt immer offensichtlicher, dass die politische Ordnung Israels nicht von Dauer ist, nicht von Dauer sein kann. Die Demografie in Palästina spielt gegen den Mythos von Eretz Israel als jüdisches Land. Der andauernde Kriegszustand zermürbt die israelische Zivilgesellschaft zusehends, was die innenpolitische Bedeutung des Sicherheitsmythos mehr und mehr schwächt. Militärische Stärke kann die Palästina-Frage offensichtlich nicht klären. Der Einsatz nationalstaatlicher Gewalt kann auch nicht die ersehnte Sicherheit, geschweige denn Normalisierung oder Frieden bringen. Und der internationale Druck auf Israel wächst von Tag zu Tag. In diesem Fall weiß ich nicht, aber wir können es klären. Es kommt noch. Trotzdem, und jetzt sind wir wieder bei der These, trotzdem hält Israel an seinen Gründungsmythen, an seiner konfliktträchtigen Ordnung fest, denn die tief sitzende Unsicherheit über die eigene Zukunft geht Hand in Hand mit der Angst vor der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Aus seiner Erfahrungsgeschichte entwickelte das politische Israel die Strategie des Abwartens, des Sich-Verschanzens und des Kämpfens, an welcher Front auch immer es sein muss. Und der Konflikt, der Nahostkonflikt oder Palästina-Konflikt, bleibt für Israel als Preis, dass man hinnehmen muss, damit man eigenes Konzept des jüdischen Staats aufrechterhalten kann, was ich unter die jüdische Nationalstaatlichkeit hier bezeichnet habe. Damit komme ich zum Schluss und bin sehr gespannt, ob das doch angekommen ist, diese Thesen. Vielen Dank. Ja.